Erster, ich sah wieder nach oben. Ich sah eine Schriftrolle. Sie flog in der Luft. Zweiter, der Engel fragte mich, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe eine fliegende Schriftrolle. Sie ist 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Dritter, er sagte zu mir, das ist eine Strafe für das ganze Land. Wer stiehlt, wird weggeschickt. Wer lügt, wird auch weggeschickt. Vierter, Gott schickt diese Strafe. Sie geht in das Haus von Dieben. Sie geht in das Haus von Lügnern. Die Strafe macht das ganze Haus kaputt. Fünfter, der Engel kam wieder zu mir. Er sagte, schau nach oben. Was siehst du dort? Sechster, ich fragte, was ist das? Er sagte, das ist ein großer Korb. Er zeigt das Böse im ganzen Land. Siebter, ein schwerer Deckel aus Blei ging auf. In dem Korb saß eine Frau. Achter, der Engel sagte, das ist das Böse. Er stieß die Frau in den Korb. Dann legte er den schweren Deckel wieder darauf. Neunter, ich sah zwei andere Frauen. Sie hatten Flügel wie große Vögel. Sie flogen mit dem Korb hoch in die Luft. Zehnter, ich fragte den Engel, wohin bringen sie den Korb? Elfter, er antwortete, sie bringen ihn in das Land Sinir. Dort bauen sie ein Haus für den Korb. Dort wird er bleiben.